Jetzt ihr beschreiben, was ich bin. Lass es bleiben, es hat gar keinen Sinn. Von da oben bin ich runtergestiegen, in der Lederhosen steck ich drin. Zwischen Austropop und Rock'n'Roll und der Volksmusik fühl ich mich wohl. Ob am Berg oder drunt im Tal, meine Tieren da lang, schreit's einmal. Ich bin ein Volks-Rock'n'Roller, ein Lederhosen-Jola, aha. I am a Volks-Rock'n'Roller, mir in der Harmonika. Weil mir das Herz aufgeht, wenn jung und alt vor mir in Trachtenquandl steht. Und in die Hüften schwingt, weil ich ein Volks-Rock'n'Roller bin. Die schönsten Madeln hab ich geliebt, ein Abfuhr und ein Watschen gekriegt. Sixpack hab ich leider wirklich keins, ein One-Pack, aber was für eins. Es war meine beste Noten, drum haben sie's Lernen mir verboten. Dort und da auf großen Bühnen stehen und jetzt will ich euch tanzen sehen. Ich bin ein Volks-Rock'n'Roller, ein Lederhosen-Joller, aha. I am a Volks-Rock'n'Roller, mir in der Harmonika. Weil mir das Herz aufgeht, wenn jung und alt vor mir im Trachtenquandl steht. Und in die Hüften schwingt, weil ich ein Volks-Rock'n'Roller bin. Volks-Rock'n'Roll, Volks-Rock'n'Roll, Volks-Rock'n'Roll, Volks-Rock'n'Roll, Volks-Rock'n'Roll, Volks-Rock'n'Roll, Volks-Rock'n'Roll, Volks-Rock'n'Roll, Volks-Rock'n'Roll, Folks rock and roll, folks rock and roll, folks rock and roll, folks rock and roll, folks rock and roll, folks rock and roll, folks rock and roll. Ich bin a folks rock and roller, a Lederhosen-Joller. I am a folks rock and roller, me and my harmonica. Weil mir das Herz aufgeht, wenn jung und alt vor mir im Trachtenquandl steht. Und in die Hüften schwingt, weil ich ein Volks-Rock'n'Roller bin.